Let's do this. Bist du genervt, du ganz allein? Fragst dich, muss das denn immer so sein? Wir sind Freunde durch Jenis gehen, ja, da muss etwas geschehen. Du willst quatschen noch in der Nacht, nicht nur ernst, sondern lass mal auch lacht. Kommen sind sie, wenn's und uns cool Raids, komm zu uns, auf geht's. Wir haben viele Raids, weiß der Wochenend, Sonnenblumen-Songs, bis ihr rennt. Ganz viel Spaß mit dem Handelschild, komm zu uns, wir sind doch nett. Nachwuchsförderung und Tag, singende Lieder, sonst wäre es Spaß. Ein netten Co-Leader, den gibt es hier, komm zu uns, von nichts um wir. Bist du dann hier, dann geht es los. Ganz viel Spaß, doch eines sag ich bloß. Mensch, Pflege ist wichtig hier, sonst wird der Liederpart zum Tier. Great Vorbereitung, die macht man selbst, weil Albis Corner einem weiterhilft. Barfuß und Tränke im Inventar, dann gibt's kein Stress, nur Spaß, na klar. Wir haben Albira, der weit schon sein, Damien zum lustig sein. Die Offis, die schreiben Geiz und der Albi hilft ihm meist. Nahrungsförderung Tag für Tag, sie singen Lieder, sonst wäre es hart. Ein netten Co-Leader, der gibt es Ziel, komm zu uns, von mich zum Bier. Läuft der Raid dann ganz fabelhaft, ist Benjamin Ingwer, wir massenhaft. Der Endboss sieht Ivy und zittert schon, der wird mit gelben Würmen drohen. Nach den Looten wird dann gequatscht, eventuell noch die Nacht nicht gemacht. Schlüpfige Witze und noch mehr Bier, ja, das gibt es wohl nur hier. Also, suchst du eine Gilde zum Glücklichsein? Schau doch einmal bei uns hinein. Bewirb dich bei einem Offizier und vielleicht bist du dann bald hier. Suchst du eine Gilde zum Glücklichsein? Schau doch einmal bei uns hinein. Bewirb dich bei einem Offizier und vielleicht bist du dann bald hier.